Abschnitt 7 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen and Jürgen Engebretzen Mu. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Siebtens, die Grimms Schecke. Es waren einmal ein paar reiche Leute, die hatten 12 Söhne. Als der jüngste von ihnen herangewachsen war, wollte er nicht länger zu Hause bleiben, sondern wollte fort in die Welt und sein Glück versuchen. Die Eltern sagten, er hätte es ja gut bei ihnen, warum er denn nicht zu Hause bleiben wollte. Aber er hatte keine Ruhe, er wollte und musste fort, und da ließen sie ihn denn endlich reisen. Als er nun eine Zeit lang umhergewandert war, kam er auch zu einem Königsschloss, da bat er um einen Dienst, und den erhielt er auch. Die Tochter des Königs von diesem Lande aber wurde von einem Trollen in einem Berg zurückgehalten, und der König hatte nicht mehr Kinder als nur diese einzige Tochter. Darum war er und mit ihm das ganze Land in großer Sorge und Betrübnis, und der König hatte demjenigen, der sie befreien könnte, die Prinzessin und das halbe Reich versprochen. Aber es war niemand, der das konnte, obwohl viele es versuchten. Als der Bursch ein Jahr oder so ungefähr dagewesen war, wollte er wieder nach Hause und seine Eltern besuchen. Wie er aber zu Hause ankam, waren seine Eltern in der Zeit gestorben und die Brüder hatten die Erbschaft unter sich geteilt, so dass nun nichts mehr für den Burschen übrig war. »Soll ich denn nichts haben?« sagte der Bursch. »Konnten wir denn wissen, dass du noch am Leben warst, der du so lange herumgestreift bist?« sagten die Brüder. »Aber es mag drum sein. Oben in der Bergkoppel gehen 12 Stuten, die wir noch nicht geteilt haben. Willst du die für deinen Teil haben, so kannst du sie nehmen.« Ja, damit war der Bursch wohl zufrieden und begab sich sogleich nach der Bergkoppel, wo die 12 Stuten grasten. Wie er hinkam, hatte jede Stute ihr Saugfüllen. Das schönste Füllen hatte aber doch die eine Stute. Das war ein großes, scheckiges Füllen und so fett und so gut beileibe, dass es glänzte. »Du bist ein schönes Tierchen«, sagte der Bursch. »Ja, aber willst du die anderen Füllen totschlagen, so dass ich alle Stuten ein ganzes Jahr saugen kann, dann sollst du mal sehen, wie groß und schön ich werde«, sagte das Füllen. Das tat denn der Bursch auch. Er schlug alle die anderen Füllen tot und darauf ging er fort. Als er das nächste Jahr wiederkam und sich nach seinem Füllen und seinen Stuten umsehen wollte, da war das Füllen so fett geworden, dass es glänzte und blinkerte. Und so groß war es, dass der Bursch nur mit genauer Not hinaufkommen konnte. Alle Stuten aber hatten wieder ihr Füllen bekommen. »Ja, es ist wahr, es hat sich gut gelohnt, dass ich dich alle 12 Stuten saugen ließ«, sagte der Bursch zu dem Einjährigen. »Aber jetzt bist du groß genug, nun muss ich dich mithaben.« »Nein, lass mich noch ein Jahr dazugehen«, sagte das Füllen. »Schlag wieder die 12 anderen Füllen tot, dass ich auch dieses Jahr alle 12 Stuten saugen kann, dann sollst du mal sehen, wie groß und schön ich den nächsten Sommer bin.« Der Bursch tat wieder, wie das Füllen ihm sagte, und als er das nächste Jahr in die Koppel kam, da hatte wieder jede Stute ihr Saugfüllen. Das scheckige Füllen aber war so groß geworden, dass der Bursch gar nicht mehr hinauf konnte, und so fett und so blank war es, dass es nur so glitzerte. »Groß und schön warst du voriges Jahr«, sagte der Bursch, »aber dieses Jahr bist du noch stattlicher. Ein solches Füllen gibt es nicht in des Königs Schloss, aber nun muss ich dich mit mir haben.« »Nein«, sagte die Schecke, »lass mich noch ein Jahr dazugehen. Schlage wieder die 12 anderen Füllen tot, so dass ich auch noch dieses Jahr alle Stuten saugen kann. Dann sollst du mich mal sehen zum nächsten Sommer.« Der Bursch tat wieder, wie das Scheckenfüllen ihm sagte, schlug alle die anderen Füllen tot, und damit ging er fort. Als er aber nun das nächste Jahr wiederkam und sich nach seinem Füllen und seinen Stuten umsehen wollte, Da war der Bursch ganz erschrocken. So groß und so schwer hatte er nie geglaubt, dass ein Pferd werden könnte. Denn die Schecke musste sich auf allen Vieren niederlegen, wenn der Bursch hinaufsteigen wollte. Und dann hatte er noch genug zu tun, dass er nur hinaufkam. Und so fett und so quabbelig war sie geworden, dass sie glänzte und blitzte wie ein Spiegel. Und das Mal hatte die Schecke nichts dagegen einzuwenden, dass der Bursch sie mitnahm. Er setzte sich auf sie und ritt mit ihr nach Hause zu seinen Brüdern. Die schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und kreuzten sich. Denn ein solches Pferd hatten sie weder gesehen noch davon reden gehört. »Es mag drum sein«, sagte der Bursch. »Wollt ihr mir einen so schönen Beschlag unter mein Pferd und so schönen Sattel und so schönes Gebiss verschaffen, als man's nur haben kann, so mögt ihr alle 12 Stuten nehmen, so wie sie da in der Koppel gehen, und ihre 12 füllen dazu.« Denn das Jahr hatte jede Stute wieder ein Füllen bekommen. Ja, das wollten die Brüder gern. Und nun bekam der Bursch einen solchen Beschlag unter sein Pferd, dass die Kiesel in die Luft flogen, wenn er über den Berg ritt, und einen solchen Goldsattel und ein solches Goldgebiss, dass man den Glanz davon schon von Weitem sah. »Lass uns jetzt nach des Königs Schloss reisen«, sagte die Grimmsschecke, denn so hieß das Pferd. »Aber du musst den König um guten Stallraum und gutes Futter für mich bitten.« »Ja, er wollt's nicht vergessen«, sagte der Bursch, und damit ritt er fort, dass die Funken stoben. Und da kannst du dir wohl denken, dass sie eben nicht lange Zeit gebrauchten, um nach dem Schloss zu kommen. Wie der Bursch dort ankam, stand der König draußen auf der Treppe. Er guckte und konnte nicht begreifen, was das für einer war, der da geritten kam. »Nein«, sagte er, »einen solchen Kerl und ein solches Pferd habe ich noch mein Lebtag nicht gesehen.« Als darauf der Bursch ihn fragte, ob er nicht einen Dienst im Schloss bekommen könnte, ward der König so froh, dass er hüpfte und sprang. Und da konnte es denn nicht fehlen, dass der Bursch einen Dienst bekam. »Ja, aber guten Stallraum für mein Pferd will ich haben und gutes Futter auch«, sagte der Bursch. Ja, Stallraum für sein Pferd sollte er bekommen, und Hafer und Heu, so viel es nur verdelgen könnte. Und darauf mussten die anderen Ritter alle ihre Pferde aus dem Stall führen, denn der sollte für die Grimmsschecke allein bleiben, damit sie gut Platz drin hätte. Und nun, kannst du dir wohl denken, dauerte es nicht lange, dass die anderen im Schloss neidisch wurden auf den Burschen und nicht wussten, was sie ihm all für Schabernack antun sollten, wenn sie bloß gedurft hätten. Endlich verfielen sie darauf, zu dem König zu sagen, der Bursch habe sich gerühmt, die Prinzessin befreien zu können, die der Troll bei sich im Berg eingeschlossen halte, wenn er bloß wollte. Sogleich ließ der König ihn zu sich rufen und sagte, so und so hätte er gesagt, und nun sollte er Wort halten. Könnte er es, so wüsste er wohl, dass er dann die Prinzessin und das halbe Reich haben solle, und das sollte er denn auch redlich bekommen. Könnte er es aber nicht, so solle er das Leben verlieren. Der Bursch sagte zwar, nein, das hätte er nicht gesagt, aber es half nichts. Der König wollte auf dem Ohr nicht hören, und es war kein anderer Rat für den Burschen, er musste es versuchen. Er ging nun hinunter nach dem Stall und war ganz traurig und mutlos. Die Grimmsschecke fragte ihn, was ihm fehle, und da erzählte ihr denn der Bursch, was der König von ihm verlangte, und sagte, er wüsste nicht, wie er das anfangen sollte, denn die Prinzessin zu befreien, meinte er, wäre wohl ein Ding der Unmöglichkeit. »Die Sache ist gar nicht so gefährlich«, sagte die Grimmsschecke. »Ich will dir schon helfen, aber du musst mich gut beschlagen lassen. 20 Pfund Eisen und 12 Pfund Stahl musst du verlangen und einen Schmied zum Schmieden und einen zum Beschlagen.« Ja, das tat der Bursch, und der König sagte nicht nein, sondern gab ihm Eisen und Stahl und 2 Schmiede, und die Grimmsschecke wurde beschlagen hinten und vorn, und darauf ritt der Bursch aus dem Schloss, dass der Staub aufwirbelte. Als er aber nun zu dem Berg kam, galt es, die steile Wand hinaufzukommen, denn die war so schroff wie eine Mauer und so glatt wie ein Spiegel. Bei dem ersten Anlauf kam der Bursch ein Ende hinauf. Aber da glitt die Grimmschecke mit den beiden Vorderfüßen aus und wieder herunter, dass es donnerte und krachte. Beim zweiten Anlauf kam er ein Ende weiter hinauf, aber da glitt die Grimmschecke wieder mit dem einen Vorderbein aus und herunter, dass der alte Berg bebte. Das dritte Mal sagte die Grimmschecke, »Jetzt muss es werden«, und damit legte sie los, dass die Steine in die Wolken flogen, und das Mal kam sie hinauf. Nun ritt der Bursch in vollem Galopp, erschnappte die Königstochter und nahm sie vor sich auf den Sattel. Und ehe der Troll sich noch recht besann, waren sie auf und davon. Wenn ich aber nicht irre, so lag der Troll damals und schlief. Und nun war die Prinzessin befreit. Als jetzt der Bursch zurückkam aufs Schloss, freute sich der König nicht wenig, kannst du glauben. Wie dem nun aber auch sein mochte, so hatten die andern auf dem Schloss dem König allerlei vorgeredet, so dass er gleichwohl zornig war auf den Burschen. »Ich danke dir, dass du meine Tochter befreit hast.« Das war alles, was er sagte, und damit wollte er seines Weges gehen. Der Bursch aber sagte, »Sie ist jetzt ebenso gut mein als dein, denn ich hoffe doch, dass du ein Mann von Wort bist.« »Nun ja«, sagte der König, »du sollst sie haben, weil ich es dir versprochen habe, aber erst musst du machen, dass die Sonne in mein Schloss scheint.« Denn es lag ein großer Berg vor dem Schlossfenster, der schattete, so dass die Sonne nicht hineinscheinen konnte. »Das war nun freilich nicht mit im Akkord«, sagte der Bursch. »Aber es hilft nicht, ich muss nur mein Bestes versuchen, denn die Prinzessin wollt ich doch gern haben.« Er ging nun wieder hinunter zu der Schecke und erzählte ihr, was der König von ihm verlangte. Die Grimmschecke meinte, die Sache sei eben nicht so gefährlich. Aber einen neuen Beschlag unter den Füßen müsste sie haben, sagte sie, und dazu müssten 20 Pfund Eisen und 12 Pfund Stahl und 2 Schmiede, einen zum Schmieden und einen zum Beschlagen, dann sollte schon nachher die Sonne ins Schloss scheinen. Der Bursch bekam alles, was er verlangte, denn das konnte der König schandenhalber ihm nicht versagen. Und es wurde nun ein neuer Beschlag unter die Grimmschecke gelegt, und der war nicht schlecht. Wie das geschehen war, setzte der Bursch sich auf, und bei jedem Schritt, den die Grimmschecke tat, sank der Berg 30 Fuß tief in die Erde, und das dauerte so lange fort, bis nichts mehr vom Berg zu sehen war. Wie nun der Bursch zurück nach dem Schloss kam, fragte er den König, ob er ihm jetzt die Prinzessin geben wolle. Denn nun wisse er nicht anders, sagte er, als dass die Sonne ins Schloss scheine. Aber da hatten die andern dem König wieder allerlei vorgeredet, und er sagte zu dem Burschen, die Prinzessin sollte er allerdings haben, denn er hätte seinen Sinn nicht geändert. Aber erst sollte er ihm ein so stattliches Brautpferd schaffen, als er ein Bräutigamspferd hätte. Das wäre nicht mehr als billig. Der Bursch sagte, davon hätte der König nicht gesprochen, und er meine, er habe die Prinzessin jetzt verdient. Aber der König blieb bei dem, was er gesagt hatte. Und wenn er ihm nicht ein solches Brautpferd schaffen könne, sagte er, dann solle er das Leben dazu verlieren. Der Bursch ging nun in den Stall, aber ganz traurig und mutlos, und erzählte der Grimmschecke, wie der König von ihm verlange, er solle der Prinzessin ein so stattliches Brautpferd verschaffen, als er ein Bräutigamspferd hätte, sonst solle er das Leben verlieren. »Wie soll das aber angehen?« sagte er, »denn deinesgleichen gibt es wohl nicht mehr in der Welt.« »Ja, es gibt meinesgleichen«, sagte die Grimmschecke, »aber es hält schwer, sie zu bekommen, denn sie ist in der Hölle. Wir wollen indes unser Bestes versuchen.« »Und was muss ich denn tun?« fragte der Bursch. »Erst musst du zum König gehen«, sagte die Grimmschecke, »und einen neuen Beschlag unter meinen Füßen verlangen. Und dazu müssen 20 Pfund Eisen und 12 Pfund Stahl und 2 Schmiede, einer zum Schmieden und einer zum Beschlagen, aber sieh ja zu, dass die Eisen gut scharf werden. Und dann musst du 12 Tonnen Roggen und 12 Tonnen Gerste verlangen, und 12 geschlachtete Ochsen müssen wir haben, dazu alle 12 Ochsenhäute und in jeder Haut 1200 Lattenspiker. Denn alles das müssen wir gebrauchen. Der Bursch ging nun hinauf zum König und verlangte alles, so wie die Grimms-Schecke ihm gesagt hatte. Und der König konnte schandenhalber es ihm nicht verweigern, sondern musste ihm alles geben. Als nun die Grimms-Schecke gehörig beschlagen war, setzte der Bursch sich auf und ritt aus dem Schlosshof. Wie er nun ein weites, weites Ende geritten war, über Berge und über Hügel, da fragte die Schecke ihn: »Hörst du etwas?« »Ja«, sagte der Bursch, »ich höre ein gewaltiges Sausen oben in der Luft, so daß mir Angst und Bange wird.« »Das sind alle die wilden Vögel des Waldes, die geflogen kommen«, sagte die Grimms-Schecke. »Die sind ausgesandt, um uns aufzuhalten. Aber schneide jetzt ein Loch in die Kornsäcke, dann haben sie genug zu tun mit dem Korn und vergessen darüber uns.« Das tat nun der Bursch. Er schnitt ein Loch in die Kornsäcke, so daß der Roggen und die Gerste auf allen Seiten herauslief. Da kamen alle die wilden Vögel des Waldes in so großer Menge, daß die Sonne davon verdunkelt ward. Als sie aber das Korn erblickten, schossen sie herunter und fingen an, die Roggen- und Gerstenkörner aufzupicken. Und zuletzt, glaub ich, schlugen sie sich sogar. Doch das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Aber so viel weiß ich wohl, dass sie dem Burschen und der Grimms-Schecke nichts taten, denn die hatten sie ganz vergessen. Nun ritt der Bursch wieder eine lange Strecke über Berge und Täler, durch Sumpf und Moor. Da horchte plötzlich die Grimms-Schecke auf und fragte den Burschen: »Hörst du etwas?« »Ja, ich höre ein entsetzliches Krachen im Walde von allen Seiten her, so daß mir Angst und Bange wird«, sagte der Bursch. »Das sind alle die wilden Tiere des Waldes«, sagte die Grimms-Schecke, »die sind ausgeschickt, um uns aufzuhalten. Aber wirf jetzt nur die Rümpfe von den 12 Ochsen hinaus, dann bekommen sie genug zu tun und vergessen uns.« Da warf der Bursch die Rümpfe hinaus, und nun kamen alle wilden Tiere, so viel ihrer im Wald waren, Bären, Wölfe, Löwen und andere Ungeheuer. Als sie aber die Ochsenrümpfe sahen, fielen sie alle darauf her und fingen an, sich zu schlagen, dass das Blut floss. Den Burschen aber und die Grimms-Schecke vergaßen sie ganz. Darauf ritt der Bursch wieder ein weites, weites Ende, und die Wolken flogen ihm jeden Augenblick vorüber, denn mit der Grimms-Schecke ging es nicht langsam, wie man sich wohl denken kann. Plötzlich aber fing die Schecke an zu wiehern und fragte: »Hörst du etwas?« »Ja, ich höre in der Ferne ein leises Wiehern, wie von einem Füllen«, sagte der Bursch. »Nun, das war eben kein kleines Füllen«, sagte die Schecke. »Es hört sich nur so leise an, weil es noch so weit weg ist.« Darauf reisten sie ein gutes Ende weiter. Endlich wieherte die Grimms-Schecke wieder. »Hörst du etwas?«, fragte sie. »Ja, nun höre ich es deutlich wiehern, wie ein großes Pferd«, sagte der Bursch. »Ja, du musst es noch einmal hören«, sagte die Schecke, »dann wirst du's schon gewahr werden.« Nun reisten sie wieder ein gutes Ende weiter. Da wieherte die Grimms-Schecke zum dritten Mal. Aber ehe sie noch den Burschen fragen konnte, ob er etwas höre, wieherte es auf der Senne, dass der Bursch dachte, der alte Berg würde bersten. »Nun ist es hier«, sagte die Grimms-Schecke. »Wirf jetzt geschwind die Ochsenhäute mit den Lattenspikern auf mich. Und die Teertonne wirf auf die Erde, und dann klettere auf die große Tanne da. Wenn dann das Pferd kommt, schnaubt es Feuer aus beiden Nüstern und zündet die Teertonne an. Alsdann gib wohl Acht, wenn die Flamme steigt, so gewinne ich, fällt sie, so verliere ich. Siehst du aber, dass ich gewinne, so wirf ihm schnell meinen Zaum über, dann ist es zahm.« Kaum hatte der Bursch die Häute mit den Spickern auf die Grimms-Schecke geworfen, die Teertonne auf die Erde gerollt und war auf die Tanne geklettert, so kam das Pferd an, dass ihm die Flammen aus beiden Nüstern fuhren, und sogleich fing die Teertonne Feuer. Darauf begann die Grimms-Schecke einen Kampf mit dem anderen Pferd, dass die Steine bis an den Himmel flogen. Sie bissen sich und schlugen aus mit den Vorder- und den Hinterbeinen. Der Bursch sah bald nach ihnen, bald nach der Teertonne, und endlich stieg die Flamme. Denn wo das andere Pferd auch beißen und schlagen mochte, so traf es immer nur die Häute mit den Spikern, und da musste es sich denn endlich geben. Als der Bursch das sah, sprang er schnell vom Baum herunter, nahm den Zaum von der Grimmsschecke und warf ihn auf das andere Pferd. Und da war es so zahm, dass er es mit einem Zwirnsfaden lenken konnte, und ebenso scheckig war es wie das Grimmsfüllen, so daß man sie nicht voneinander zu unterscheiden vermochte. Nun setzte sich der Bursch auf das neue Pferd und ritt wieder zurück nach dem Königsschloss, und die Grimmsschecke lief neben ihm her. Als er beim Schloss ankam, stand der König draußen auf dem Hof. »Kannst du mir jetzt sagen, was für ein Pferd ich gefangen habe und was für eins ich hatte?« sagte der Bursch. »Kannst du es nicht, so gehört deine Tochter mir.« Der König betrachtete beide Schecken von unten bis oben, aber es war kein Haar anders an der einen als an der anderen. »Nein«, sagte der König, »das kann ich nicht. Meine Tochter hast du jetzt, da du ihr ein so stattliches Brautpferd verschafft hast, dir erworben. Aber erst müssen wir sehen, ob es auch so bestimmt ist, dass du sie haben sollst. Meine Tochter soll sich zweimal verstecken, und nachher sollst du dich auch zweimal verstecken. Kannst du sie nun die beiden Male finden, aber sie nicht jedes Mal dich, dann ist es so bestimmt, dass du sie haben sollst.« »Das steht nun freilich auch nicht mit im Akkord«, sagte der Bursch, »aber weil's denn so sein muss, wollen wir's versuchen.« Nun sollte die Königstochter sich zuerst verstecken, und da verwandelte sie sich in eine Ente und schwamm auf dem Wasser, das dicht bei dem Schloss war. Der Bursch aber ging hinunter in den Stall und fragte die Grimmsschecke, wo sie sich versteckt hätte. »Oh, du brauchst nur dein Gewehr zu nehmen und nach der Ente zu zielen, die auf dem Wasser schwimmt«, sagte die Grimmsschecke, »dann wird sie schon zum Vorschein kommen.« Da nahm der Bursch sein Gewehr und ging damit nach dem Wasser. »Ich will doch mal die Ente kappen«, sagte er und fing an zu zielen. »Nein, nein, schieß nicht, das bin ich«, sagte die Prinzessin, und nun hatte er sie das erste Mal gefunden. Das zweite Mal verwandelte die Prinzessin sich in ein Brot und lag auf dem Tisch zwischen vier anderen Broten, und alle waren ganz gleich, so daß keiner sie zu unterscheiden vermochte. Aber der Bursch ging wieder in den Stall zu der Grimmsschecke und fragte, wo er jetzt wohl die Prinzessin suchen sollte. »Oh, nimm bloß ein Brotmesser und wetze es tüchtig und tu dann, als ob du das Brot, das von der Linken gezählt, das dritte unter den vier andern ist, die auf dem Küchentisch liegen, anschneiden wolltest«, sagte die Grimmsschecke. »Dann wird sie schon zum Vorschein kommen.« Da ging der Bursch in die Küche und nahm das größte Brotmesser, das er finden konnte, und wetzte es tüchtig. Dann ergriff er das Brot, welches von der Linken gezählt, das dritte unter den vier andern war, und setzte das Messer an, als ob er's mitten durchschneiden wollte. »Ich muss mir doch mal einen Knochen von diesem Brot abschneiden«, sagte er. »Nein, schneide nicht, das bin ich«, sagte die Prinzessin, und nun hatte er sie auch das zweite Mal gefunden. Jetzt sollte der Bursch sich verstecken. Da sagte ihm aber die Grimmsschecke so guten Bescheid, dass er nicht leicht zu finden war. Zuerst verwandelte er sich in eine Rossmücke und verbarg sich in die linke Nüster der Grimmsschecke. Die Prinzessin ging und suchte überall, und zuletzt wollte sie auch in den Raum hinein, wo die Grimmsschecke stand. Aber die fing an zu beißen und um sich zu schlagen, dass sie sich nicht nahen durfte, und da konnte sie ihn denn nicht finden. »Nein, ich kann dich nicht finden«, rief sie, »komm nur hervor.« Und sogleich stand der Bursch vor ihr in dem Stall. Das zweite Mal verwandelte er sich in einen Klumpen Erde und legte sich zwischen den Huf und das Eisen an dem linken Vorderfuß der Schecke. Die Königstochter ging wieder überall herum und suchte, und zuletzt kam sie auch in den Stall und wollte wieder in den Raum zu der Grimmsschecke. Diesmal durfte sie sich auch nahen, aber unter den Huf konnte sie nicht kommen, denn die Schecke stand allzu fest auf ihren Beinen. Da ihr nun alles Suchen nichts half, sagte sie endlich, »Komm nur hervor, denn ich kann dich doch nicht finden.« Und da stand der Bursch sogleich wieder neben ihr im Stall. »Nun ist sie mein«, sagte er zum König, »denn nun kannst du sehen, dass es so bestimmt ist.« Ja, wenn es denn so bestimmt ist, so muss es wohl so bleiben, sagte der König. Und darauf wurde augenblicklich die Hochzeit gehalten. Und der Bursch setzte sich auf die Grimms-Schecke und die Prinzessin auf die andere Schecke. Und da kannst du dir denn wohl vorstellen, dass sie eben nicht lange Zeit gebrauchten, um nach der Kirche zu kommen. Und sie lebten hiernach glücklich und vergnügt miteinander. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Fini im August 2025.